Test 4. Dieser Test hat zwei Teile. Lies zuerst die Aufgaben, höre dann den Text dazu. Teil 1. Du hörst drei Nachrichten am Telefon. Zu jeder Nachricht gibt es Aufgaben. Kreuze an, A, B oder C. Du hörst jede Nachricht zweimal. Höre zuerst ein Beispiel. Die beiden Mädchen lernen für den Test in Hallo Jens, hier spricht Leonie. Wie geht's? Bin jetzt bei Claudia. Wir lernen für den Englischtest. Der ist ja am Freitag, also übermorgen. Und Montag schreiben wir noch einen Test in Mathe. Wie schrecklich. Du hörst das Beispiel noch einmal. Hallo Jens, hier spricht Leonie. Wie geht's? Bin jetzt bei Claudia. Wir lernen für den Englischtest. Der ist ja am Freitag, also übermorgen. Und Montag schreiben wir noch einen Test in Mathe. Wie schrecklich. Lies die Aufgaben 1 und 2. Jetzt hörst du die erste Nachricht am Telefon. Hallo Emilia, hier ist die Lina. Du, ich möchte morgen Nachmittag einkaufen gehen. Ich will mir erst eine schwarze Hose kaufen, dann ein neues Paar weiße oder graue Turnschuhe und, wenn ich noch genug Geld habe, einen neuen Rucksack. Ich habe 100 Euro von Oma und Opa zum Geburtstag bekommen und habe noch 40 Euro von meinem Taschengeld, zusammen also 140 Euro. Ich hoffe, es ist genug. Komm doch morgen mit, wenn du Lust hast. Melde mich nochmal später. Du hörst die erste Nachricht noch einmal. Markiere dann die Lösung zu Aufgabe 1 und 2. Hallo Emilia, hier ist die Lina. Du, ich möchte morgen Nachmittag einkaufen gehen. Ich will mir erst eine schwarze Hose kaufen, dann ein neues Paar weiße oder graue Turnschuhe und, wenn ich noch genug Geld habe, einen neuen Rucksack. Ich habe 100 Euro von Oma und Opa zum Geburtstag bekommen und habe noch 40 Euro von meinem Taschengeld, zusammen also 140 Euro. Ich hoffe, es ist genug. Komm doch morgen mit, wenn du Lust hast. Melde mich nochmal später. Lies die Aufgaben 3 und 4. Jetzt hörst du die zweite Nachricht am Telefon. Moritz, ich habe im Internet eine tolle Seite entdeckt mit total günstigen und coolen Smartphones. Bis 300 Euro. Computer, Laptops und Tablets gibt es auch zu sehr guten Preisen zu kaufen. So um die 400 Euro. Man kann mit Karte zahlen oder bar, wenn die Sachen ankommen. Ich will mein Smartphone für 200 Euro kaufen und brauche deine Meinung. Ruf bitte unbedingt an. Ich bin zu Hause. Bis dann, David. Du hörst die zweite Nachricht noch einmal. Markiere dann die Lösung zu Aufgabe 3 und 4. Moritz, ich habe im Internet eine tolle Seite entdeckt mit total günstigen und coolen Smartphones. Bis 300 Euro.